Hallo, guten Tag. Ich bin Erdemüser und auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Wie ist Ihr Der Name, ist Doktor? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich bin etwas schwerhörig. Können Sie noch mal wiederholen Ihren Namen? okay, ich bin Erdemüser. Hören Sie mich Okay. gut? Dr. Öser. Ja, genau. Alles klar. Was ist das für ein Genau. Name, Herr Öser, Dr. Öser? Erdemüser. Wo kommen Sie her, Herr Doktor? Aus der Türkei. Ah, ist ein türkischer Name, ja. Ich war auch schon mal in der Ja. Türkei, in Side. Ach so, wie wann? Oh, schon 20 Jahre her. Ach so, Sie haben Urlaub gemacht, oder? Ich habe Urlaub in Side gemacht, ja. Ist sehr heiß, Ja, Side. eine schöne Stadt, ja. Ja. Es sind ganz viele Ich Deutsche. würde auch gerne gehen, aber Sind ganz viele Deutsche in Side. ja, viele Menschen gehen aus Deutschland in die Genau, Türkei, ja, alle um Deutschen mal Urlaub schon zu in Side machen. Urlaub. Ja, Okay, ja. genau. Gut, Herr Doktor, ich kann mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Hildegard Knef. Frau Helga? Hildegard Knef, also eine Frau. Helga? Hildegard. Könnte sie mir bitte ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Vorname ist Hildegard, schreibt sich H-I-L-D-E-G-A-R-D. Hildegard. Okay. Und mein Nachname ist Knef, K-N-E-F, Knef. Machen. Also Okay. Sie hatten nach meinem Alter gefragt, Herr Doktor. Ich bin Ja, 68 Jahre alt wann und genau sind Sie geboren? 26. Juli 1953. Okay, wie groß sind Sie? 1,75 Meter und ich wiege 74 Kilogramm. Was sind Sie vom Beruf? War Büroangestellte, also Sachbearbeiterin, aber ich bin in Rente. Seit wann sind Sie in Rente? Also seit ungefähr 5, 6 Jahren, ungefähr 6 Jahre, ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet, mein Mann ist verstorben. Ach, mein Beileid, ja. Ja, danke schön. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder, die sind aber auch schon erwachsen, ja. Okay. Frau Knef, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, Herr Doktor, ich habe Lungenkrebs, wie Sie aus meinen Unterlagen entnehmen können. Der ist jetzt im Februar dieses Jahres festgestellt worden. Und ich habe dann im Prinzip eine Chemoimmuntherapie bekommen und habe dann Nebenwirkungen gehabt von der Chemoimmuntherapie und dann ist die Luft sehr schlecht geworden. Und der Herr Doktor hat gesagt, ich habe so eine Autoimmunpneumonitis, also eine Entzündung, Autoimmunentzündung der Lunge, die dann mit Cortison behandelt worden ist. Also ich war dann ungefähr 3, 4 Wochen im Krankenhaus gewesen wegen einer starken Luftnot-Lungenentzündung und ich habe immer noch Luftnot, wie Sie sehen können, brauche ich dauernd Sauerstoff. Also ich habe Sauerstoff-Langzeitbehandlung. Aber das ist jetzt in den letzten Wochen etwas besser geworden. Aber ich brauche immer noch Sauerstoff. Und der Onkologe hatte mich jetzt geschickt, nochmal, dass wir die Chemotherapie weiterführen können. Und ich habe aber jetzt seit 2 Tagen hinten am Po habe ich Schmerzen und einen Ausschlag bekommen. Okay. Okay, wann genau wurde ja Lungenentzündung als Diagnose festgestellt und danach mussten Sie ungefähr 3 Wochen im Krankenhaus bleiben, ja? Ja, also der Lungenkrebs wurde festgestellt im Februar 2022 und dann Okay. habe ich einmal eine Kombination Chemo-Immuntherapie bekommen. Nur einmal oder? Einmal nur. Okay. Und dann habe ich halt diese Nebenwirkung gehabt von dieser Autoimmun-Lungenentzündung, Okay. weswegen ich stationär war, habe dann eine Langzeit-Cortison-Behandlung bekommen und ich habe immer noch Cortison hochdosiert, muss ich einnehmen. Das muss langsam ausgeschlichen werden, hat der Doktor gesagt. Also ich nehme zur Zeit. Wann genau waren Sie im Krankenhaus? Im März. Im März, okay. Im März, ja. Ungefähr 3-4 Wochen war ich im Krankenhaus dann, ja. Und dann nach dieser Behandlung langsam besser. Haben Sie sind Sie weitergegangen mit dieser Therapie, Chemotherapie? Nein, der Doktor hat gesagt, ich war, die Situation war zu kritisch. Und er hat gesagt, ich soll mich ein bisschen erholen und dann will er nochmal versuchen, nochmal nur Chemotherapie zu machen, ohne Immuntherapie. Okay. Das und vor 2 Tagen hatten Sie Ausschlag, ja, besonders im Po, ja? Am Po, ja, genau. Am Po, ja, genau. Ja. Okay, sind diese Beschwerden plötzlich aufgetreten, oder? Also innerhalb von mehreren Tagen ist sehr stark juckend gewesen. Ich habe auch durch Kratzen habe ich auch offene Stellen, sind Wunden richtig hier am Po. Bis diese Stelle blutig werden, müssen Sie immer, ja, okay. Mit blutig momentan, ja. Okay. Aber Sie haben nur Juckreiz und Ausschlag. Äußerhalb dieser Beschwerden haben Sie, gibt es noch etwas, beispielsweise Schmerzen und so weiter? Doch, tut auch weh. Also wenn ich mich drauf setze, tut das auch weh, ja. Okay, auch an dieser Stelle, ja, ja, an diesen, ja, Stellen. An den Wunden, okay. Ja, das sind richtige Wunden, die bluten auch, ja. Okay, vor 2 Tagen haben Sie etwas eingenommen, ein Medikament und so weiter. Was denken Sie als Auslöser? Für diesen Ausschlag? Also ich nehme für diesen Ausschlag gibt es... Also ich nehme viele Medikamente ein, seitdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt kein neues Medikament genommen. Das waren alles... Okay, haben Sie Medikamentenliste dabei? Habe ich, ja. Kann ich ihn vorlesen, wenn Sie möchten? Ja, gerne. Okay. Also zum einen nehme ich dieses Methylprednison, Obason. Mittlerweile ist es jetzt diese Woche auf 40 Milligramm reduziert worden. Das wird so um 10 Milligramm. Früher wie viel Milligramm? 50 Milligramm und davor war 70 und davor noch höher. Aber jetzt seit einer Woche habe ich 40 Milligramm Methylprednison. Okay. Ja. Und das ist eine Tablette und? Tablette, ja. Wie oft und? Eine morgens. Okay. Eine morgens, ja. Dann habe ich wegen meiner Schilddrüsenunterfunktion L-Tyroxin 75. Wegen der Cortisonbehandlung habe ich dann auch noch Vitamin D, Decristol, 1000 Einheiten, die ich nehme. L-Tyroxin, wie viel Milligramm war? 75 Mikrogramm. Und einmal pro Tag? Einmal pro Tag, ja, morgens. Morgens, okay. Und Vitamin D? Ja. Auch Tablette? Ja, Tablette. Und morgens wieder? Morgens, ja. Und dann habe ich noch Folsäure, Folsan, 0,4 Milligramm. Das ist wegen der Chemotherapie. 0, wie viel Milligramm? 0,4 Milligramm. Und auch Tablette und einmal pro Tag? Richtig, einmal pro Tag nehme ich mittags, ja. Dann habe ich den Magenschutz, Pantoprazol, 40 Milligramm. Und morgens oder abends? Das nehme ich abends momentan. Dann habe ich meine Blutdrucktablette Varsacor, 80 Milligramm. Was war das? Varsacor, das ist eine Blutdrucktablette. Da habe Varsacor. Ich, ja, davon nehme ich eine halbe Tablette von den 80 Milligramm morgens. Okay, gibt es noch? Ja, dann habe ich noch für meine Lungenerkrankung Foster. Foster. Foster, ja, das ist für die Lungen-COPD-Erkrankung. Ein Hub morgens. Und dann ist mir noch verschrieben worden, weil ich jetzt diese Langzeit-Kortison-Behandlung mache, noch ein Antibiotikum. Cotrim Forte, das nehme ich dreimal die Woche ein. Cotrim, Moxazol, Cotrim Forte. Cotrim. Cotrim, ja. Cortrin. Und wie viel Milligramm? Ist, glaube ich, 960. Davon nehme ich dann morgens und abends zwei Tabletten, aber nur dreimal die Woche. Das soll wegen dieser Cortisonbehandlung als Prophylaxe, damit ich keine Infektion bekomme, hat der Doktor gesagt. Cortrin. Cotrim, ja. Oder Bactrim. Bactrim, Cotrim. Ah ja, okay. Alles klar. Und dann habe ich noch Cetirizin jetzt genommen wegen Juckreiz. Das waren die Medikamente. Ich weiß nicht, ob Sie alles mitschreiben konnten, Herr Doktor. Okay. Ungefähr 9 Medikamente nehmen Sie ein, ja? Oh, ich habe nicht gezählt. Wenn Sie mitgezählt haben, dann wird es so sein. Ja, okay. Okay, alles klar. Mhm. Und Sie haben gleichzeitig angefangen, diese Medikamente, ja? Seit wann genau nehmen Sie diese Medikamente ungefähr? Also dieses Cortison seit März. Und diese ganzen Vitamin D und diese Pantoprazol und diese Cotrim auch seitdem. Aber ich hatte vorher schon diese Schilddrüsentablette früher schon bekommen und die Foster hatte ich auch schon früher wegen der Lungenerkrankung. Ja, okay. Okay. Okay, haben Sie früher solche Beschwerden gehabt oder zum ersten Mal haben Sie bekommen? Ja? Zum ersten Mal diese Beschwerden. Früher hatte ich sowas noch nie gehabt. Nein. Mhm. Und zum ersten Mal kamen Sie zu einem Arzt dafür, ja? Oder zuerst gingen Sie zum Hausarzt? Also wegen dieser Beschwerden bin ich jetzt zum ersten Mal bei Ihnen. Da war ich noch nicht beim Hausarzt. Okay, alles klar. Mhm. Okay, haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Schwitzen? Nein. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Momentan nicht, Herr Doktor, nein. Ist Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Kann ich so nicht sagen, aber ich bewege mich auch nicht viel. Ich kann wegen meiner Luftnot nicht so viel machen. Ich habe dauernd Sauerstoffgerät und kann nicht so viel laufen und nicht bewegen. Wie ist Ihr Appetit? War eigentlich jetzt normal, kann ich sagen. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zu genommen? Jetzt, seit dem Cortison habe ich vielleicht ein bisschen zugenommen, letzten 2 Monaten vielleicht. Könnten Sie das genauer sagen? Also vielleicht so 1-2 Kilo, würde ich sagen, vielleicht 72, von 72 auf 74. Haben Sie Schlafprobleme? Ja, habe ich. Können Sie nicht gut schlafen, ja? Ja, also auch mit dem Sauerstoff in der Nase kann ich seit mehreren Monaten nicht so gut schlafen wie früher, ja. Deswegen fühlen Sie sich tagsüber schläfrig? Ich bin insgesamt sehr schwach, ja. Also ob es an der Schlaflosigkeit liegt, weiß ich nicht. Könnte sein. Okay, fühlen Sie sich müde, kraftlos, abgeschlagen? Ja, ja. Mhm. Aber seit Diagnose der Krankheit, ja. Ja, okay. Sind Sie willenlos, teilnahmlos und so weiter? Ja, kann man insgesamt. Freudlos? Ja, ist nicht mehr wie früher, ist richtig. Ja. Also meine Psyche ist auch schlechter geworden als früher durch die Diagnose Lungenkrebs, ja. Okay, haben Sie Probleme beim Schüttelgang oder Wasserlassen? Bisher aktuell nicht, noch nicht. Okay, Sie sind derzeit in den Wechseljahren? Mit 68 Jahren? Ja. Ist ein bisschen spät, würde ich sagen. Und besuchen Sie regelmäßig einen Frauenarzt? Also da war ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, muss ich sagen, ja. Und beim letzten war alles in Ordnung? War in Ordnung, da ist auch Mammographie gemacht worden, war aber alles okay, war zwei oder drei Jahren gewesen, glaube ich, ja. Gab es keine Probleme. Okay, Sie leiden an Schilddrüsenunterfunktion und Magengeschwür. Nee, Magengeschwür habe ich nicht gehabt, nein. Ah, okay. Wegen dieser Medikamente nehmen Sie Pantoprazol, ja? Ja. Okay. Und COPD haben ja. Sie auch. Ja. Und gibt es noch etwas? Also ich hatte eine Schenkelhalsfraktur, die operiert wurde auf der linken Seite nach Sturz. Und ich habe als Kind, also ich habe Hüftarthrose beidseits gehabt schon. Und das ist aber, ich habe wohl Hüftdysplasie als Kind wohl gehabt, ist mir gesagt worden. Also jetzt habe ich Hüftgelenksarthrose gehabt, beidseits. Hüftarthrose haben Sie und sind Sie schon deswegen operiert worden, oder? Ja, das war dann ein Unfall gewesen, da bin ich gestürzt. Da auf der linken Seite ist da jetzt eine Prothese drin. Ja, aber, ah, okay, Prothese, ja. Rechts habe ich immer noch Arthrose, ja. Mhm. Okay, wann war das genau? Oh, das war vor der Unfall? Zwei, drei Jahre ungefähr. Okay. Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit und so weiter haben Sie. Bluthochdruck, ja. Blutzucker ist nicht erhöht gewesen. Bisher. Und gegen Bluthochdruck nehmen Sie etwas ein? Das ist Valsacor, das Medikament, das ich Ihnen genannt habe. Ja, okay. Valsacor, ja, okay. Okay, außerhalb Schenkelhalsfraktur, müssen Sie auch operiert werden? Sonst habe ich keine Operation. Ich überlege gerade, doch als junges Mädchen bin ich mal am Blinddarm operiert worden, aber schon sehr lange her. Okay, sind Sie total geimpft gegen wichtige Erkrankungen? Also ich bin gegen Covid geimpft, gegen Influenza und auch gegen Lungenentzündung habe ich Impfung bekommen. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen? Ich meine bei Ihren Eltern oder Geschwistern oder Kindern. Meine Eltern sind schon also tot. Ich weiß nicht, ob es da jetzt Krankheiten gab. Meine Kinder sind soweit gesund. Die haben keine besonderen Krankheiten. Okay. Rauchen Sie? Ich habe geraucht. Ich habe aufgehört letztes Jahr im November. Gut, und wie viele Jahre hatten Sie geraucht ungefähr? Ich habe mit 16 Jahren angefangen und jetzt aktuell, also. Wie viel Jahre. Zigarette pro Tag, eine Packung? Ja, war zwischendurch auch mal mehr gewesen, anderthalb, aber so im Schnitt, im Durchschnitt würde ich sagen, eine Packung Zigaretten, eine Schachtel Zigaretten. Okay, trinken Sie Alkohol? Eigentlich fast nie, ganz, ganz selten mal. Okay. Eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen gemacht? Nein, habe ich keine Erfahrung gemacht. Okay, Frau Knief, das waren meine Fragen. Meiner Meinung nach habe ich alle wichtigen Informationen erhalten. Okay. Deswegen würde ich fragen, haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Also ich will nur wissen, ob das was Ernstes ist. Moment. Okay. So, ob das was Schlimmes ist oder was denken Sie mit meinem Hautausschlag am Gesäß, am Steißbein, am Po? Ja, aufgrund der Anamnese Hm. habe ich einen Verdacht darauf, dass Sie eine Nebenwirkung von einem Medikament haben. Mhm. Aber zuerst würde ich Sie körperlich untersuchen Okay, und sehr. dann. Okay, Sie haben jetzt körperlich untersucht. Die Patientin hat gluteal rechts, aber auch in der Mitte über dem Steißbein hat sie ein Exanthem, so ein bisschen bullös, auch pustulös. Manche Stellen sind wund aufgekratzt, Gluten. Und das geht praktisch von gluteal bis zum Steißbein runter. Hauptsächlich rechts, aber ein bisschen auch in der Mitte. Nach links, auch ein bisschen nach links. Ja, Und auch und Bläschen, Blut. die teilweise jetzt auch aufgekratzt sind. Das ist jetzt so wund, große wunde Stellen, aber hat auch Flecken und auch so bläschenartige Veränderung. So Bullae und Fusteln. Und Setrisim hat auch nicht geholfen, ja? Also es hatte Juckreiz ein bisschen abgemildert, aber nicht so gut. Also es hat immer noch Juckreiz und Schmerzen auch. Ja. Aber gut, was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Doktor? Sie Ja, haben gerade das Neben Arzneimittelexanthem, sagten Sie, gell? Kann sein. ja, ich würde so sagen, aber hier gibt es viele Medikamente, deswegen soll ich auf diese Medikamente mich konzentrieren. Okay. Dann kann ich Aber etwas genauer. Arzneimittel-Exanthem unter Langzeit-Hochdosis-Steroidtherapie, muss man sagen, gell? Ja, Das hat das mehreren ist. Wochen, also mehr als 8 Wochen, hat sie hochdosiert Cortison. Ja. Normalerweise wird man Arzneimittel-Exanthem, wenn es schlimm ist, mit Cortison behandeln, gell? Normalerweise. Absolut, absolut. Normalerweise Gut. Okay. gegen Ausschläge. Das ist eine andere Idee, was sein könnte. Ist nicht ganz typisch, muss ich sagen. Ah, okay, aber ich hatte normalerweise die Medikamente für Chemotherapie gefragt, aber ich habe keine Notiz gemacht, Die ja. Chemotherapie habe ich nicht gesagt, nee. Ja. Was waren diese Medikamente für Chemotherapie? Carboplatin, Pemetrexed und ein Immuntherapie Pembrolizumab. Das war im Februar Carboplatin. gewesen, Februar 22, also vor 3 Monaten. Ah ja, nur einmal, ja. Einmal Ja. mehr, ja. Also kann sein, aber es ist unwahrscheinlich. Ist unwahrscheinlich. Lungenkrebs. Was für eine Idee haben Sie noch? Oder gibt es jemanden von den Zuhörern, der noch eine Differentialdiagnose-Idee haben könnte? Also es kann Arzneimittel-Exanthem sein, richtig. Was gibt es aber noch für Möglichkeiten? Und ja. Die Patientin habe nicht so viel Bewegung, Mhm. deswegen sitzt sie wahrscheinlich den ganzen Okay. Tag Sie und meinen so, das ja. heißt Druck, Geschwür. Ja, wie nennt man das Druckgespür? Wie bitte? Wie nennt man das im Fachbegriff? Druckgespür? Druck, Geschwür, Fachbegriff. Wenn Dekubitus, Dekubitus, genau, ja. Ulcerose, ja, Dekubitus, Also das ist das nicht eine Analapsis und Analfistulum, die Diagnose? Analfissur? Ja. Haben wir jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht untersucht gehabt, aber zumindest war das jetzt Kein nicht. Problem beim Stuhlgang. Kein was? Kein Problem beim Stuhlgang. Ich Hat sie hatte nicht das Gefühl. berichtet, nein. Hat sie, und das Exanthem war jetzt nicht direkt anal, sondern eher so ein bisschen weiter perianal bis gluteal, eher. Bis über Urosakrum-Region. Hauptsächlich rechtsseitig, ein bisschen über die Mittellinie auch hinaus, muss man ehrlicherweise sagen, ja. Und natürlich Probleme bei den Blutungsparametern, weil die Patientin Krebs habe. Das ist ja in ja soll Ja, bei solchen Patienten, ja, können manchmal auch Blutungen. Ja, wobei sie jetzt keine Antikoagulation hat. Also sie hat jetzt keine Antikoagulation im Blut. Ja, keine Antikoagulation, aber Krebs heißt immer. Krebs, ich denke so. Vergrößerungsstörung machen, ist richtig, ja. Okay. Ja. Aber Thrombozyten und so ist alles normal bei ihr, kann ich sagen. Ja? Ah, okay. Okay, aber was für eine Diagnose, also ich, wenn Sie... Erysipiel oder Herpes? Ja, genau. Also Langzeitsteroidtherapie, was ist das? Immunsuppression, gell? Immunsuppression, deswegen hier gibt es auch viral Entzündung und Bläschen gibt es auch. Deswegen sollte man natürlich Infektion mit Herpes denken. Und an welche denken Sie da hauptsächlich? An welche Viren? Herpes. Kann Herpesvirus sein, aber... Moment. Herpes simplex, aber dann gibt es noch mal ein anderes Virus, das auch Herpes macht, so nennt man das. Herpes... Herpes Z. Soma? Ja, Herpes Zoster, ja? Ja, Sona, Gürtelrose, ja. Im Deutschen ist es nicht Sona, im Deutschen ist Gürtelrose, ja. Gürtelrose. Ja, also, das ist der Verdacht bei der Patientin, ne? Gürtelrose. Absolut. Auch wenn es jetzt nicht typisch ist, normalerweise ist es ja hier immer dermatombezogen, aber kann selten in Fällen auch mal in dem Bereich sein, ja? Ja, man erwartet generell an den Lippen für Herpes, aber ja, natürlich. Das ist Herpes simplex labialis. Das hat ist ein anderer Virus, gell? Herpes zoster ist durch welchen Virus hervorgerufen? Ja, natürlich. Welcher Virus ist Herpes zoster? Herpes zoster. Ist nicht Herpes simplex. Varicella, ja, Varicella. Varicella, Zosterviren, genau. Varicella. Windpocken, Varicella. Ja, auf Deutsch. Windpocken. Genau. Okay, gut. Alles klar, dann würde ich sagen, stellen Sie Oberarzt kurz vor, den Fall, ha? Ja, natürlich, gerne. Okay, guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Heute habe ich eine neue Patientin, nämlich Hildegard Knef, aufgenommen. Ich würde diese Patientin mit Ihnen besprechen. Hätten Sie dafür kurze Zeit? Ja, gerne, bitteschön. Okay. Frau Knef sei 68 Jahre alt und 1,75 Meter groß, 74 Kilo. Und seit 6 Jahren sei sie in Rente und früher habe sie als Sachbearbeiterin gearbeitet im Büro. Sie sei derzeit verwitwet und habe 2 Kinder. Im Februar wurde bei dieser Patientin Bronchialkarzinom als Diagnose gestellt. Und nach dieser Diagnose habe sie einmal Chemotherapie und Immuntherapie eingenommen. Aber nach dieser Therapie kam es zur Nebenwirkung gekommen. Und wegen des Neuen musste der Arzt die Behandlung stoppen, wegen Autoimmunpneumonie. Und dann, wegen Autoimmunpneumonie musste sie ungefähr 3 Wochen im Krankenhaus bleiben und dabei habe sie Cortison hochdosiert. Ja, hochdosierte Cortison eingenommen. Das wurde im März passiert. Das war im März passiert. Ja. Und seit 2 Tagen, ungefähr seit 2 Tagen, habe sie Exanthem, besonders im Bereich des Poos, besonders auf der rechten Seite. Und sie habe auch Pruritis, deswegen mussten sie kratzen, bis diese Stelle blutig werden. Und an diesen Stellen habe sie auch Schmerzen. Und dann viele Medikamente nehme diese Patienten wegen einiger Krankheiten. Ja, ich würde alle Medikamente sagen. Methylprednisolon. Ja, dann sagen Sie mir nur die wichtigsten, die neuen Medikamente. Okay. Methylprednisolon nehmen Sie derzeit 40 Milligramm Tablette, okay, einmal, ja, pro Tag. Mhm. Und wegen Hyperthyreose nehmen Sie seit langen Jahren Ototroxin, 75, mhm, Mikrogramm. Okay. Vitamin D, Folsäure, Pantoprazol wegen dieser Medikamente. Mhm. Und gegen arterielle Hypertonie Valsacoa, halbe Tablette. Mhm. Und Fosta wegen COPD nimmt, mhm, sie ein. Okay. Und als Prophylaxie nehmen Sie Cordirin, 80 Milligramm, dreimal pro Woche ein. Und gegen Pruritis nehmen Sie Cetirizin. Mhm. Okay. Und früher habe Sie solche Beschwerden nie gehabt. Mhm. Und dann vegetative Anamnese ist unauffällig bis Insomnie, Kraftlosigkeit und Lethargie. Mhm. Wegen der Krankheit ja, ist sie ein bisschen depressiv und sie klagte über auch Abulie und Apathie. Und ja, sie bewegt sich nicht so viel. Mhm. Und in den letzten Wochen habe sie 1 bis 2 Kilogramm zugenommen. Mhm. Seit 2, 3 Jahren besuche sie keinen Frauenarzt, aber beim letzten Mal war alles in Ordnung. Sie hatte so gesagt. Und wegen Femurfraktur mussten sie operiert werden. Und derzeit habe sie Prothese. Und ja. Mhm. Und als sie Kind war, wurde auch Appendektomie durchgeführt bei ihr. Impfstatus sei auch vollständig. In der Familie, in der Familienanamnese, ja, familiäre Anamnese ist auch unauffällig. Im November hatte sie aufgehört zu rauchen, aber früher, ja, hat sie viel geraucht, ungefähr ja, 50 Jahre, 1 bis 1,5 Packungen pro Tag. Mhm. Keinen Alkohol und keine Drogen. Okay. Das war so. Mhm. Und die Ausschläge seien bisschen blutig und sie habe auch bemerkt, Vesiküle, ja. Habe ich nicht ganz verstanden, was? Sie habe auch Vesiküle. Bläschen. Ja, Bläschen, ja, genau. Bläschen bemerkt. Mhm. Ja, aufgrund der Anamnese habe ich einen Verdacht auf eine Infektion mit Herpes Zoster. Herpes Zoster. Herpes Zoster, ja, genau, Herpes Zoster. Okay. Und als Differentialdiagnose können natürlich Nebenwirkungen von diesen Medikamenten in Betracht kommen. Mhm. Und dann, ja, sie haben keine Bewegung, deswegen ja, sollen wir auch über Decubitus ulcerosa nachdenken. Decubitus, genau, das war über Decubitus Prophylaxe dann in dem Fall, ja, damit sie keinen bekommt. Ja, genau. Hat keinen, ja, okay. Okay. Also an Differentialdiagnose haben Sie gesagt, Arzneimittelexanthem, also arzneimittelbedingt. Was auch noch sein kann, dass sie durch den Juckreiz vielleicht Verletzungen gesetzt hat. Und die durch die Immunsuppression vielleicht auch eine bakterielle Infektion begünstigt haben könnte. Also eine iatrogene Hautverletzung mit sekundärer bakterieller Infektion kann auch sein. Ja? Absolut, ja. Sie habe kein Fieber, aber natürlich sollen wir das ja. auch denken. Ja, was würden Sie, also wenn es jetzt nicht ganz klassisch wie ein Herpes Zoster aussieht, was würden Sie machen an Untersuchungen, damit Sie wissen, ob es Herpes Zoster ist? Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob es Herpes Zoster ist? Ja, zuerst soll ich körperlich untersuchen. Da haben Sie dann, gemacht. Ja. Das Bild ist nicht so ganz typisch. Also normalerweise ist es immer so ein Dermatom hier. Ein, ja. Ist bei ihr nicht ganz typisch, aber Sie haben trotzdem einen Verdacht auf Herpes Zoster. Was können Sie diagnostisch noch machen, um das vielleicht so ein bisschen zu unterstützen, diese Diagnose, Verdachtsdiagnose? Ja, Ultraschalluntersuchung wäre auch. Nee, mit Ultraschall können Sie das nicht feststellen. Was wollen Sie mit Ultraschall gucken? Ja, hier gibt es die Gewebe, sollen wir auch kontrollieren. Mit Ultraschall? Bei Herpes Zoster? Kommen Sie nicht dran. Nee, für Differentialdiagnose meinte ich. Welch? Was gucken Sie? Aber, also auf einer wunden Hautstelle Ultraschall ist meistens nicht so gut. Ja, in den Muskeln wahrscheinlich, aber nicht für Herpes. Da bringt nichts, ich, ja. Ja, für die Kutis-Ulcerose. Herpes-Zoster ist eine klinische Diagnose, ja? Ja. Klinikdiagnose. Ja. Aber wenn es mal etwas untypisch sein sollte, kann man noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel Labortests. Kennen Sie die? Entzündungsparameter. Das kann man machen, aber jetzt im Hinblick auf Herpes-Zoster, Varizellen-Zoster-Virus. Ah, Immunglobulin? Mhm. Ja, Immunglobulin M und G, ja, genau. Na, könnte Hinweis geben, ist nicht so hilfreich manchmal, aber können Sie machen. Was kann man noch machen? Außer Immunglobulin gucken? Varizella. Wird selten gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil man braucht es oft nichts, weil es oft ganz klar ist. Aber in seltenen Fällen, wenn Differentialdiagnose da ist, kann man aus diesen Vesikeln, aus den Bläschen, Abstrich machen, ne? Eine PCR machen. Ne? Ah. Auf Varizellen Zoster könnte man. Aber ganz selten, ja. Ich habe selten. Ja. Genau. Kommt fast nie vor. Nur bei immunsupposierten Patienten muss man manchmal machen, ja. Damit man auch keine falsche Therapie macht. Ja? Aber, normalerweise, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, besonders bei den Patienten, die Krebs haben, ist das regelmäßige, es gibt regelmäßige Untersuchungen gegen systemische Virus und so weiter. Ja, gegen. Also nicht bei allen Krebspatienten, aber gerade bei den hämatologischen Patienten mit den progressiven Protokollen und vor allen Dingen bei den Patienten mit Transplantation, Stammzelltransplantation, ja, Allogen oder muss man machen, richtig, ja. Kann auch mal sein, ja. Ja, richtig. Also bei Patienten mit soliden Tumoren, bei der normalen Chemotherapie, wird das nicht regelmäßig gemacht. Ja, genau, nicht regelmäßig. Ja. Okay. Aber gut, jetzt haben Sie die Diagnose gestellt. Wie behandeln Sie das? Ich würde ja, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Als Creme, als Salbe können wir auch Aciclovir oder Ganciclovir und so weiter geben. Genau, also Aciclovir ist sozusagen Standardtherapie bei uns immer, ja. Aciclovir. Ja, oder als Tablette können wir auch das geben, ja. Mal machen, genau. Was ist die Komplikation bei Herpes Zoster? Was ist da gefürchtet oder was ist da an Problemen? Ist das gefährlich normalerweise, Herpes Zoster? Ja, normalerweise nicht so viel, aber ins Gehirn, oder? Gehirn, genau, kann mal Meningoenzephalitis machen bei immunsupprimierten Patienten, richtig, ja. Ja. Und sonst, was aber jetzt bei Patienten, die jetzt nicht so stark immunsupprimiert sind, was kann da Problem sein im Verlauf nach so einer Infektion oder bei einer Infektion mit Varizella? Reinfektion oder Reaktivierung, muss man ja sagen, ja. Superinfektion. Das, ja, aber schon mal was von der Post-Zoster-Neuralgie gehört? Post-Zoster-Neuralgie. Also Sie haben manchmal sehr lange und komplizierte Schmerzprobleme, ja? Aufgrund. Ah, ja. Deswegen sollte man Latent-Periode und so weiter. Ja, die können sozusagen so eine Post-Zoster-Neuralgie entwickeln. Das kann hartnäckig über viele Monate, auch manchmal Jahre gehen, ne? Dass ich Schmerzen habe, obwohl es schon abgeheilt ist, ja? Ja. Was kann man gegen den Herpesoster machen sonst, prophylaktisch? Kennen Sie was? Kann man Prophylaxe machen? Macht man das? Impfung? Ja. Wen impft man gegen Herpes Zoster? Normalerweise ja. Kinder normalerweise bekommen. Was? Bitte? Kinder bekommen diese. Ja, Kinder werden gegen mit anderem Impfstoff gegen Windpocken geimpft. Ja, richtig. Aber es Erwachsene mal nicht. Die schon mal Windpocken hatten, haben ja meistens alle Erwachsenen Windpocken gehabt schon früher. Ja? Ist ja der gleiche Virus. Varizellenvirus ist das, ja. Wen impft man? Impft man jeden? Also in Deutschland gibt es ja eine ständige Impfkommission, STIKO, die empfiehlt eine Impfung für Herpes oder gegen Herpes Zoster bei allen über 60, also auch Gesunde, und bei über 50-Jährigen bei Patienten mit chronischen Erkrankungen und Immunsuppression. Wird empfohlen. Ja, diese Patienten, ja. Wenn ein Patient mal Gürtelrose gehabt hat, soll man den trotzdem impfen oder nicht impfen? Gute Frage. Normalerweise diese Krankheit bleibt lebenslang im Körper, ja. Kann reaktiviert werden. Aber trotzdem sollte man... Also man impft auch Patienten, die schon mal Zoster gehabt haben, wenn sie vor allen Dingen diese Gruppe kommen von chronischen Erkrankungen oder immunsupprimierten Patienten, macht man das. Ja, auch wenn sie Zoster schon mal hatten, können die wieder zweites, drittes Mal auch bekommen, Zoster, kann sie sich wieder reaktivieren. Ja? Und mit der Impfung wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie reaktiviert wird und vor allem nicht diese Komplikation dieser Post-Zoster-Neuralgie bekommen. Ja? Deswegen impft man auch Patienten, die schon mal Herpes-Zoster hatten. Wie impft man denn gegen Zoster? Wissen Sie es zufällig? Also mit welchem Impfstoff? Ist das ein Totimpfstoff oder Lebendimpfstoff? Wissen Sie das? Es gibt beides, aber man impft mal heutzutage mit einem Totimpfstoff und im Abstand von zwei Dosen. Ja? Erste Impfung und dann die zweite Impfung nach 2-3 Monaten nochmal. Ja? 2 bis 6 Monate ungefähr. Herpes Zoster. Bei allen Patienten über 60 empfohlen, ne? Von der Impfkommission. Also ist das eine gleiche Impfung wie die Windpocken oder noch andere? Der Virus ist der gleiche, aber der Totimpfstoff ist ein anderer. Also man kann nicht mit dem Impfstoff gegen Zoster die Kinder impfen, gegen Windpocken, sollte man nicht. Da gibt es einen anderen Impfstoff. Ja. Also der Zoster-Impfstoff ist ein anderer als der Impfstoff, der bei Kindern wegen Windpocken gegeben wird, ja. Danke. Hat eine andere Konstellation, ich weiß nicht, Antigen oder sowas, ja. Okay. Das war für heute der Fall. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim.